Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Gestern war ein schwarzer Tag für Apple an den Börsen. Gut 10% ist die Aktie in den Keller gegangen, nachdem der Konzern gewarnt hatte vor schlechten Verkaufszahlen. Und auch andere IT-Aktien sind mit in die Tiefe gegangen. Läuft nicht gerade gut an der Börse für die großen Giganten aus dem Silicon Valley. Und dann kommt auch noch unser Netzautor Andy Noll um die Ecke mit der Nachricht, dass es bald auch Googles Android an den Kragen gehen könnte. Ja, Till, völlig korrekt. Und es ist sogar ziemlich sicher, dass Android seinen Zenit überschritten hat und sich Google von diesem Betriebssystem komplett verabschieden hat. Aber wir reden schon von dem gleichen Android. Also ich rede von dem, dass das erfolgreichste und meistbenutzte Betriebssystem für Handys auf der ganzen Welt ist. Genau, dieses Betriebssystem meine ich auch, aber es gibt trotzdem gute Gründe dafür, über einen Abschied von Android nachzudenken und darüber zu berichten. Das sind technische Gründe, das System gilt unter Fachleuten als ausentwickelt, aber auch Marketinggründe. Google selbst zum Beispiel spricht kaum noch über Android, wenn man sich das mal aufmerksam verfolgt. Das Android Pay wurde zu Google Pay, aus Android Wear wurde Wear OS, aus Android Messages wurde Messages. Die Marke Google ist einfach stärker, das ist ein Grund. Was sind das denn für technische Gründe, die für das Ende sprechen? Also es ist so, dass Google derzeit mehrere Betriebssysteme am Start hat. Das führt bei den Produkten zu einem ziemlich komplizierten Nebeneinander. Handys laufen eben, du hast es gesagt, mit Android, das wir alle kennen, das wir in unserer Tasche haben. Die Smartwatches mit Wear OS, Fernseher mit Android TV und PCs und Tablets mit Chrome OS. Das ist ein Wildwuchs, den Google wohl gerne beenden würde, weil das aus technischen Gründen natürlich schwierig ist, diese Plattform parallel zu entwickeln. Aber Android bietet dafür eben nicht die Grundlage, um das alles auf Android zu vereinheitlichen. Das heißt, die sind bei Google auf der Suche nach einer Alternative. Genau, und die sind auch schon fündig geworden. Da wird seit gut 2,5 Jahren auch fleißig entwickelt unter dem Namen Fuzia. Jetzt wurde gestern bekannt, dass unter Fuzia auch Android-Apps laufen sollen. Damit wäre also schon mal eine Grundlage gelegt, damit User von dem Übergang von Android zu Fuzia, da ist noch nicht klar, dass das Ding nachher auch wirklich so heißen wird, dass es im Moment der Entwicklername, nicht allzu sehr belastet würden. Denn sie könnten ihre Apps ja dann weiter benutzen, also ihre Android-Apps, die jetzt entwickelt sind, die Millionen. Technisch hätte Google mit einem System für alle Geräte mehrere Vorteile. Man würde die Entwicklung vereinfachen, für die User, aber auch für die Synchronisierung zum Beispiel zwischen den Geräten wäre das alles einfacher. Also um mal ein Beispiel zu nennen, ich höre ein Lied über das Handy, steige dann ins Auto ein und dort wird es genau an der Stelle weitergespielt. Das wird dann alles möglich sein, weil alles über eine Plattform läuft, über eine technische Plattform. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass Android als ausentwickelt gilt, dann heißt das auch, dass Google wohl seine Vision von der zukünftigen Bedienung der Smartphones nicht mit Android umsetzen könnte. Man muss dazu auch sagen, dass Android eben auf dem Linux-Kernel basiert und das ist ein Unterbau, der ursprünglich gar nicht für so etwas wie ein Handybetriebssystem gedacht war, sondern ursprünglich für Digitalkameras entwickelt wurde. Das ursprüngliche Android. Die haben das einfach für was anderes benutzt, sozusagen. Genau, sozusagen. Android war ein Ding, was man für Digitalkameras vorgesehen hat am Anfang. Fuzia ist genau dahingehend programmiert worden, eben für diese neue Generation der Geräte bereit zu sein. Das heißt zum Beispiel, dass Fuzia sehr viel besser mit Sprachsteuerung wird umgehen können als Android. Das System könnte also mit deutlich komplexeren Anfragen als heute zurechtkommen. Und der Switch zwischen den Geräten dürfte halt viel, viel besser funktionieren. Jetzt haben viele Leute ein Android-Smartphone. Müssen die sich Sorgen machen oder also anders gefragt, wann wird dieses neue System kommen? Also Sorgen machen in dem Sinne, dass man dann auf einmal sagt, okay, da kriegt man keine Updates mehr für und so weiter, es wird nicht mehr weiterentwickelt. Das ist jetzt nicht heute und das ist auch nicht morgen der Fall. Man muss schon sagen, dass die große Unbekannte ist, wann Google tatsächlich diesen Umstieg bekannt geben wird und wann es eingeleitet wird. Also die Einleitung aus Marketinggründen, die, da habe ich ja gerade schon gesagt, die fängt jetzt gerade an, indem man den Namen Android etwas stärker aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Fachleute könnten sich eine Präsentation von diesem neuen System in diesem Jahr ganz gut vorstellen, eine erste Präsentation. Wahrscheinlich ist aber auf jeden Fall ein sehr sanfter Übergang. Also langsam werden wir User von dem Namen Android entwöhnt, dann wird das neue System so ein bisschen präsentiert und dann kommt irgendwann der Umstieg. Vielleicht merken wir das gar nicht so richtig. Aber klar ist, 10 Jahre nach dem Start von Android ist der Zenit überschritten und das Ding hat seinen wichtigsten Dienst getan. Googles Android steht kurz vor dem Ende. Wie lange es noch dauert, kann man nicht genau sagen, aber ein Nachfolger steht schon bereit, heißt Fuzia, wird Fuchsia geschrieben. Die Infos hatte Andy Noll, unser Netzautor, heute Morgen hier bei Hielscher oder Hase. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?